Es klingt aus alten Tagen, ein Wort, dem keines gleich. Im Herzen wollen wir tragen, dies singen und dies sagen. Vom heil'gen Deutschen Reich, vom heil'gen Deutschen Reich. Wir stehen stumm verschworen, gen Norden zieht der Wind. Im Herzen und verloren wird neu das Reich geboren. Solang noch Deutsche sind, solang noch Deutsche sind. Und rauten sie die Fahnen, die Heimat und das Recht. Frei aus dem Blute der Ahnen, erhebt auf neuen Bahnen sich Deutsch ein Neugeschlecht, sich Deutsch ein Neugeschlecht. Und mögen sie uns hassen, die uns das Reich zerschellt. Wir werden es nicht lassen, durch Deutschland gehen die Straßen in eine neue Welt, in eine neue Welt. Es klingt aus alten Tagen, ein Wunsch, dem keiner gleich. Im Herzen wollen wir tragen, dies singen und dies sagen. Vom heil'gen Deutschen Reich, vom heil'gen Deutschen Reich.